Und zu Mose sprach er, steige zu Jahwe hinauf, du und Aaron, Nadab und Abihu, sowie 70 von den Vornehmen der Israeliten, und bringt ihm, fernestehend, eure Verehrung dar. Mose aber soll allein näher zu Jahwe herantreten, während sie nicht herantreten dürfen, und das Volk soll nicht mit ihm hinaufsteigen. Da ging Mose hin und trug dem Volk alle Gebote und alle Rechtssatzungen Jahwes vor, da antwortete das ganze Volk einmütig, alle die Gebote, die Jahwe gegeben hat, wollen wir halten. Da schrieb Mose die Gebote Jahwes auf. Am anderen Morgen früh aber errichtete er einen Altar am Fuß des Berges, sowie 12 Mahlsteine nach der Zahl der 12 Stämme Israels. Dann gab er den jungen Männern unter den Israeliten den Auftrag, Jahwe Brandopfer darzubringen und als Heilsopfer junge Stiere zu schlachten. Sodann nahm Mose die Hälfte des Blutes und goss es in die Opferbecken, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er auf den Altar. Dann nahm er das Buch mit dem Bundesgesetz und las es dem Volke laut vor. Sie aber sprachen, alles, was Jahwe befohlen hat, wollen wir halten und befolgen. Hierauf nahm Mose das Blut und besprengte damit das Volk, indem er sprach, das ist das Blut des Bundes, den Jahwe mit euch geschlossen hat aufgrund aller jener Gebote. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu, sowie 70 von den Vornehmen der Israeliten hinauf und sie erblickten den Gott Israels. Zu seinen Füßen war ein Boden wie aus Saphirstein und glänzend hell wie der Himmel selbst wieder die Auserwählten der Israeliten aber reckte er seine Hand nicht aus, sie schauten Gott und aßen und tranken. Da befahl Jahwe Mose, steige zu mir auf den Berg herauf und verweile da selbst, so will ich dir die Steintafeln mit dem Gesetz und den Geboten geben, die ich aufgeschrieben habe, um sie zu unterweisen. Und Mose machte sich mit seinem Diener Josua auf, Mose aber stieg auf den Berg Gottes. Jenen Vornehmen aber befahl er, wartet hier auf uns, bis wir wieder zu euch kommen, Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer eine Rechtssache hat, mag vor sie hintreten. Als nun Mose auf den Berg gestiegen war, hüllte die Wolke den Berg ein. Und die Herrlichkeit Jahwes thronte auf dem Berge Sinai. Die Wolke aber hüllte ihn 6 Tage lang ein, am 7. Tage rief er Mose aus der Wolke zu. Die Herrlichkeit Jahwes aber auf dem Gipfel des Berges stellte sich den Augen der Israeliten dar wie ein verzehrendes Feuer. Da begab sich Mose in die Wolke hinein und stieg auf den Berg. Hierauf blieb Mose 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berge.